Ihr hört jetzt 1 Live Domian vom letzten Samstag. Bitte heute nicht anrufen. 1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen im 1 Live Talk Radio am Samstag. Meinem Gast heute Abend wurde einst der Name Phantom gegeben. Seine Freunde und seine Fans allerdings sagen schlichtweg Svenny zu ihm. Er hat 34 Mal Profi gekämpft und 34 Mal gewonnen. Herzlich willkommen, Weltmeister Sven Otke. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Sag mal, was ist das mit diesem Phantom? Wer hat das erfunden? Das ist eine gute Frage. Jeder Boxer hat ja oder hat so ein Nickname. Ja. Und bei mir haben sie halt lange überlegt, was sie mir andichten können. Und dann war Marathonmann im Gespräch, weil ich halt sehr fix auf den Beinen bin. Oder halt irgendjemand kam aus Phantom, ja, weil halt diejenigen halt Probleme hatten, mich zu packen, immer hingeschlagen hatten in der Regel, da war ich ja nicht mehr da. Und deswegen hat sich das Phantom halt durchgesetzt. Ja. Und mir war im Grunde... Kann man gut mit leben. Ja. Ne? Ja. Ist mir egal. So, die Sendung beginnt mit 5 Einstiegsfragen. Ich bitte um eine kurze Antwort. Mhm. Ob ich das versprechen kann, kann ich nämlich nicht sagen. Naja, wir versuchen das mal. Genau. Erste Frage. Wenn du in deiner aktiven Zeit zu entscheiden gehabt hättest zwischen Liebe und deiner Karriere, also sprich dem Boxen, für was hättest du dich entschieden? Zu welchem Zeitpunkt? Zu deiner aktiven Zeit. Ja, die war ja sehr lang. Na gut, sagen wir zur Profizeit. Wahrscheinlich hätte ich mich eher für den Sport entschieden. Ja. Zweite Frage. Wie stehst du zur schwulen Ehe? Jeden das Seine. Dritte Frage, wenn du den Papst unter 4 Augen sprechen könntest und du dürftest ihn alles fragen, was würdest du ihn fragen? Keine Ahnung. Neue Idee. Da kann man nichts fragen, weil es irgendwie Sinn hat. Also ich glaube, da würde mir definitiv verständlich einfallen. Viertens, wärst du in der Lage, einen Menschen zu töten? Kann ich auch nicht sagen, weil... kommt auf die Situation drauf an. Wenn irgendjemand meiner Familie was tun wollte, ja, und sie wirklich bedrohen würde, bin ich davon überzeugt, würde ich es tun. Mhm. Ja. Und die letzte Frage, was ist für dich Luxus? Luxus ist eine Sache, die er selber für sich selber ausmachen muss. Ja? Ja, also der eine braucht, weiß ich nicht, eine Yacht, eine Villa, ja, weiß ich nicht. Und wie ist es also bei dir? Ich finde, mein Leben ist purer Luxus. Dass du jetzt führst? Ja, ja. Ich fühle mich fantastisch. Ich habe ein kleines Häuschen, habe ein Auto. Mir geht's wunderbar und bin finanziell unabhängig. Also besser finde ich, kann es nicht sein. Also wie gesagt, es liegt eher an den Ansprüchen, die ich habe. Ne? Wenn ich halt wirklich, oh Gott, so eine Luftschlösser mehr baue, dann brauche ich nicht so viel Geld. Aber wenn ich sage, okay, mit was ich habe, bin ich zufrieden, dann lebe ich im puren Luxus. Okay, danke schön. Das waren die 5 Einstiegsfragen. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne hier an der Sendung beteiligen wollt, wenn ihr mit Sven Otke euch unterhalten wollt, wenn ihr ihm Fragen stellen wollt, dann meldet euch, ruft an unter 0800 220 5050. Aber oder gute Fragen müssen es sein. Gute Fragen natürlich. oder mailt unter domian@wdr.de und bitte, wenn ihr mailt, vergesst nicht, die Telefonnummer drauf zu schreiben, weil wir euch dann ja auch so rasch wie möglich zurückrufen wollen. So. Der erste Anrufer heißt Stefan und Stefan ist 26 Jahre alt. Hallo Stefan. Hallo Domian. Jo, deine Frage an Sven Otke. Ja Sven, hallo, grüß dich. Hi. Hallo. Ja, ich wollte dich mal nach deiner Meinung zu ein paar anderen Boxern befragen. Aha. Also mich würde interessieren, was du zum Beispiel von Darius Michalczewski hältst. Ich komme mit ihm persönlich sehr gut aus, habe mit ihm überhaupt keine Probleme. Er hat natürlich einen sehr quälenden und heftigen, für sich brutalen Boxer gehabt. Er hat sehr viel genommen in seiner Karriere. War natürlich für die Zuschauer sehr spektakulär, hat für meine Begriffe auch zu lange geboxt, hätte, finde ich, ein paar Kämpfe von letzten Kämpfen ruhig, würde ich mal sagen, auslassen können. Da waren 2-3 Kämpfe, waren einfach zu viel. Von den letzten Kämpfen hätte ein paar lieber sein lassen sollen. Mhm. Und was hältst du so von den Klitschko-Brüdern? Tja, was soll ich dazu jetzt sagen? da sie jetzt bei der ARD sind, also bei meinem Haussender, es ist, also zum Beispiel Wladimir, der kleine Jüngere, der jetzt leider schon zweimal K.O. gegangen ist, der war für mich der boxerisch bessere Mann. Hat aber, wie jetzt fest wie sie rausgestellt hat, ein etwas weiches Kinn, heißt, er ist also ein Kinn empfindlich. Und Vitali, der jetzt auch Weltmeister ist, der ist zwar mehr so der Holzhacker im Ring, aber der kann auch was wegpacken. Also er ist auch ein harter Hund. Und im Schwergewicht musst du halt vor allen Dingen auch ein harter Hund sein. Also du musst mal eine wegpacken können, weil da kommt immer eine durch. Und wenn da so ein 100 Kilo Mann dir einer einen Keks haut, den musst du immer wegstecken. Mhm. Und deshalb hat da Vitali einen großen Vorteil. Hast du noch einen Namen, Stefan, oder war es das? Ja, was hältst du so von Axel Schulz zum Beispiel noch? Kein Kommentar. Ich mag ihn als Menschen sehr, er ist ein ganz lieber Kerl. Und als Boxer? Ja, kein Kommentar. Also nicht so beeindruckend. Also für mich war Axel nie ein Schwergewicht gewesen. Also er kam ja auch aus dem Amateur-Halbschwergewicht, 80 Kilo, hat dann zwar im Schwergewicht geboxt, Amateur 90 Kilo und für 90, 95 Kilo ist er im Schwergewicht einfach zu leicht. Und der war von der Physis her, konnte die richtigen Schwergewichte nicht halten. Mhm. Deswegen hat auch nie was hier gerissen, weil im Schwergewicht war er einfach zu schwach. Okay. Nur von der Physis her. Stefan, danke für den Anruf. Ja, danke. Tschüss. Ciao. So, wir machen gleich weiter mit Siegfried. Siegfried, 38 Jahre, hallo. Ja, hallo Jürgen, hallo Sven. Ja, hi. Keine Frage. Sven, ich wollte mal fragen, kannst du dir noch an deinen allerersten Boxkampf erinnern? Ja, der war 1982, im Oktober. Hast du den gewonnen? Habe ich gewonnen. Gegen wen? Das war, ich glaube, es war ein Türke. Also, ich kann mich und noch, war Boxen immer dein Traumberuf? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt was gar nicht. Was würdest du denn wehren? Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja Stuckateur und Industriekaufmann und wollte eigentlich als Kind, wie jeder Junge würde ich sagen, war ich so ein bisschen eher so autofanatisch. Ne? Also, habe auch ein Praktikum gemacht in einer Kfz-Werkstatt als Kfz-Schlosser, aber dann hat es einfach anders ergeben. Bin dann wieder Stuckateur geworden, weil ich, wie soll ich sagen, meinen Cousin gefragt habe, oder er zu mir, der war auch Stuckateur, und hat zu mir gesagt, mach Stuckateur, bist wieder in der frischen Luft, verdienst gutes Geld, und dann bin ich Stuckateur geworden. Siegfried, danke für den Anruf. Jürgen, darf ich dir sagen, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ja, danke schön, sehr nett von dir. Der weiß Bescheid, der kennt dich aus. Tschüss. Ja, das ist die letzte Sendung vor unserer Sommerpause. Daher der Urlaubswunsch. Und hier ist noch Andreas. Andreas ist 22 Jahre alt. Hallo Andreas. Ja, hallo Domian. Ja. Erstmal ein großes Lob an dich für deine tolle Sendung. Dankeschön. Und ein großes Dankeschön an Svenny von sicherlich im Namen aller Magdeburger und dafür, dass du immer bei uns im Wohnzimmer aufgetreten bist in deiner Bördelandhalle. War wirklich super, dich immer dazu verfolgen. Dankeschön, Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, bitte. Meine Frage geht dahin, also mich würde interessieren, ob du dich auch schon zu deiner Jugendzeit oft oder gerne gar geprügelt hast und ob du auch während deiner Karriere deine boxerischen Fähigkeiten auch mal außerhalb des Boxringes einsetzen musstest. Wenn ja, warum und mit welcher Folge? Und wenn nein, wann bzw. aus welchem Grund würdest du selber einsatzfähig werden? Ja, das ist ja die Anfangsfrage vorhin, ja, würde ich sagen. Also ich habe mich als Jugendlicher... Also ich fing an mit 14 Jahren mit dem Boxen und muss sagen, in der Grundschulzeit und auch in der Oberschule habe ich mich schon mal gerollt, also da ging es schon mal zur Sache, aber da war mit dem Boxen noch gar nichts gewesen und ich habe auch durch einen reinen Zufall nur angefangen mit dem Boxen, weil mich damals ein Klassenkamerad angesprochen hätte oder hatte, ob ich nicht Interesse hätte mitzugehen zum Boxsport. Nur deshalb bin ich zum Boxen gekommen. Und die andere Frage ist ja quasi dadurch beantwortet, wie du gerade die Frage. Also ich habe seitdem mit der Boxerei ich angefangen hatte, danach war nichts mehr mit Schlägerei auf der Straße. War einfach vorbei. Andreas, danke für den Anruf. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss. Sven, du bist am 3. Juni 1967 geboren. Sie? Ja. Wenn du so an deine Kindheit, sagen wir mal so bis Alter 10, 11 Jahre denkst, was sind so die prägendsten Erinnerungen an diese Zeit? Ich würde sagen, unser Bolzplatz. Also erstmal war die Schule für mich nicht wirklich der Bringer. Warst du nicht gut in der Schule? Nee, ich hatte kein großes Interesse. Auf was für eine Schule bist du gegangen? Normale Grundschule. Grundschule. Und dann danach war ich auf einer Gesamtschule in Berlin. Mhm. Bertolt Brecht. Und hatte nie großes Interesse an Schule, war auch, weiß ich nicht, also ich war lieber draußen in der frischen Luft und bin dann nach der Schule nach Hause gekommen, bin gleich zum Bolzplatz, hab da meine Ranze gepackt, meine Jacke geschmissen und dann haben wir einen halben Tag Bolz, ne? Also nur Fußball, Fußball, Fußball. Was haben deine Eltern vom Beruf gemacht? Mein Vater ist Steinsetzer und meine Mutter war lange Jahre krank und war dann Aufsicht in der, im Museum. Mhm. Würdest du sagen, dass du, ja, sagen wir mal, schon in einfachen oder ärmlichen Verhältnissen total, also aufgewachsen sehr einfache Verhältnisse, sehr einfache Verhältnisse. Gab es Gewalt in der Familie? Gewalt in der Familie? Also ich denke, meine Mutter ist schon öfter mal die Hand ausgerutscht, aber sie musste zwei Jungs alleine großziehen, sage ich mal. Und wusste ich teilweise gar bei mir nicht anders zu helfen, weil ich war schon ein ziemlich verrückter Junge. Was war das Schlimmste? Was waren so schlimme Sachen, die du angestellt hast? Nee, ich war halt regelmäßig beim Direktor in der Schule, in der Grundschule auch, und musste, hab Einträge bekommen ins Klassenbuch oder Tadel sogar. Also ich bin aus dem Kindergarten rausgeflogen zum Beispiel, was ja auch nicht gerade so allgemein üblich ist. Also ich denke mal, ich war schon so ein Rüpel, sagen wir mal Rüpel. Wie kommt das? Ja, warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo es jetzt lag. Vielleicht weil Scheidungskind. Ich kann es nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Bist du oft von der Mutter geschlagen worden? Ja, schon ein paar Mal. Wie? Mit der Hand? Mit dem Besen? Das kann ich jetzt nicht sagen, so eine Fernseh. Nee, aber es sind doch andere Sachen gewesen. Also nicht nur die Hand. Also auch noch. Keine Ahnung. Der Handfeger oder weiß ich was. Der Papa auch zugeschlagen? Nee, Papa nicht. Also wenn Papa mich geschlagen hätte, glaube ich, hätte ich den Kabulzeug mehr zu machen. Mein Vater war Steinsetzer gewesen, hat gesunde Arme gehabt, und mit dem er in die Pötte hätte, dann... Wenn man einen drauf bekommt als Kind, wie hast du es damals empfunden? Wie war die Reaktion? Warst du aggressiv? Hast du Reue gezeigt? Oder hast du gedacht, warst du dann noch... Ach, ich denke, ich war schon eher bockig gewesen, ne? Bockig, ist halt klar. Mhm. Und wenn ich einen Arsch voll gekriegt habe, versuchst du ja zu schützen, hab die Hand vorgehalten, hab ich auf die Hand bekommen, also das war schon nicht so ohne gewesen. Gab es Gewalt auch zwischen den Eltern? Hat dein Vater oder deine Mutter geschlagen? Kein bisschen. Aber du warst 10 Jahre, als deine Eltern sich getrennt haben. Ja, in dem Bereich, ja. Warum haben die sich getrennt? Weil mein Vater auch ab und zu mal, ja, auch von der Arbeit nicht nach Hause gekommen ist, hat sich mal mit seinen Kumpels getroffen in der Kneipe und hat so... Also Alkoholprobleme. Spaß gehabt, ja, können wir so sehen. Aber da muss es ja schon ziemlich heftig sein, wenn man sich deshalb trennt. Ja, es war lange halt, wirklich. Es war ein ziemlich langes Vorspiel gewesen. Stell ich mir schwierig... Hat meine Mutter gesagt, es ist vorbei. Ja. Stelle ich mir schwierig vor, wenn man so als Kind, als kleiner Bengel, das so mitbekommt. Wenn solche Spannungen zwischen den Eltern sind, was letztendlich dann auch zur Trennung führt, steckt man ja wohl auch nicht so weg. Also ob es nun daran gelegen ist oder wie, kann ich jetzt heute nicht mehr sagen. Also das ist zu lange her. Ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber warum, weshalb, weiß ich nicht mehr. Wie siehst du das heute, dass deine Mutter dich geschlagen hat? Ich denke mal, ich habe jede Ohrfeige oder jeden Schlag, den ich bekommen habe, von der verdient. Also ich habe sehr anders gemacht. Also, das heißt, du trägst das ja nicht nach? Überhaupt nicht. Ich liebe meine Mutter über alles. Und ich kann es irgendwo auch verstehen. Ne? Weil so, auch ich heute, wenn du bist mal als Elternteil schon im Brass, ich habe selber zwei Kinder. Ne? Und ich war als Kind war ich schon eine ziemliche Katastrophe. Und ich kann das völlig nachvollziehen, dass meine Mutter mal gesagt hat, das kann ich nicht mehr. Sonst mein Bruder ist noch 400 Jahre älter als ich und mit mir ist also kaum klar gekommen und der andere war eigentlich, also Frank war etwas ruhiger als ich, also ich war mehr der Schlimmere von beiden. Mhm. Du hast selbst gerade gesagt, du hast zwei Kinder. Würdest du die unter Umständen auch schlagen, wenn das nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst? Sehe ich so. Ja, ja. Machst du? Ja. Hast du auch gemacht schon? Also, ich habe es ja schon tausendmal gedroht. Jetzt hältst du ja in die Polter, wenn ich ruhig bin, aber nee, also in der Regel muss ich sagen. Also, das Mädel ist 12. Die Große wird jetzt 12, genau. Der Kleine ist ja noch ganz klein. Der Kleine ist 3,5, ja. Hat den, also, die Große kommt mehr nach mir, ist so ein bisschen ab und zu mal der Rebell. Mhm. Und der Kleine ist einfach, der kommt schon nach meiner Frau. Ja. Und ist so ein ganz lieber, so ein Knuddelbier. Der auch sagt mal gern, den Schmus. Und, also ist ein ganzes Gegenteil zu der Schwester. Aber es könnte passieren. Und die haben Respekt vor dem Papa. Es könnte passieren, wenn sie es zu weit treiben, dass sie mal eine gescheuert kriegen. 100%. 100%. Ja, also ich bin kein Freund, der sozusagen der anti-autoritären Erziehung finde ich völlig daneben. Also lass die Kinder machen, was sie will, die müssen selber rauskriegen. Nee, ich glaube, dass du musst Kindern schon die Grenzen aufzeigen. Und weil Kinder... Aber muss man ja nicht unbedingt mit Schlägen? Nein, ja nicht, aber du musst dir also schon mal sagen, jetzt ist Feierabend, ne? Und wenn du April, April, ne? Dann bin ich der Meinung, dann musst du mal wissen, teilweise testen sie doch aus, wie weit sie gehen können. Dann wissen sie jetzt genauer. Ja, und dann sage ich immer, ey, jetzt reicht's, jetzt ist wirklich 18. Entweder ist jetzt Ruhe oder knallt. Und dann ist Ruhe. Du bist, soweit ich informiert bin, so mit 13 in Kontakt gekommen, das hast du gerade ja auch schon angedeutet, mit dem Boxsport. Mit 14 Jahren. Würdest du sagen, dass das Boxen, du hast es angekündigt, dass du ein Racker warst, dass du schwer zu handeln warst als Junge, dass das Boxen schon einen anderen Typ aus dir gemacht total, hat? Total, total, absolut. Ich fand ganz irre, irgendwo in einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, du hast gesagt, das Boxen erst hat mich sanft gemacht. Ja, sanft, sag mal, diese überflüssige Energie, die ich hatte, die ich definitiv hatte. Mhm. Ja, ich war ja, boah, Energie ohne Ende gehabt. Und sag mal, die wurden halt durch den Sport, durch den gezielten Sport, in die richtigen Kanäle. Ja. Das heißt, wenn das mit dem Boxen nicht so geklappt hätte, nehmen wir es mal an, können wir mal durchspielen. Du hast zwar eine Ausbildung gemacht als Stuckateur, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Hätte die Gefahr bestanden, dass du auf die schiefe Bahn vielleicht gekommen wärst? Also ich möchte nicht sagen, nee, aber ich denke mal. Hätte sein können. Definitiv. Ist es richtig, habe ich mir so überlegt, als ich mich vorbereitet habe hier auf diese Sendung, dass zu jedem erfolgreichen Boxer eigentlich eine schwierige oder vielleicht sogar gewaltgeprägte Kindheit gehört? Weiß ich nicht. Also, der Junge, der mich zum Beispiel zum Boxen gebracht hat, ne? Und der kam aus einer absolut total geraden Familie, wo alles so perfekt war, ganz, also ich wusste zum Beispiel, dass der Junge ist in meiner Klasse gewesen, schon mehrere Jahre, der ist so eigentlich so nebenher gelaufen, der war ein total smarter, korrekter, gerader, ne, Kragen hoch, sagt dem Motto, und er war ein ganz lieber Kerl, und der fragt mich, ob ich nicht Interesse hätte, Lust hätte mitzugehen zum Boxsport, zum Boxtraining, ne. Dem hast du so verdankt, ne? Und dann dachte ich mir, ja, hallo, also, kann nicht sein, warum ausgerechnet der, so ein gerader, korrekter, ne. Ja, ja. Und nachdem, der hieß Marc, und mein Sohn heißt Marc, das hat einen Grund. Ah ja, ja, also ist gewürdigt worden und verewigt absolut worden. Und, ja. So, wir machen weiter mit einem Anruf und zwar mit dem Bartosz. Stimmt das? Ja. 23 Jahre. Das klingt so russisch. Ist das russisch? Nee, der Name kommt aus Polen. Aus Polen, ah ja. Naja, ist ja nicht so ganz weit weg. Bartosz, deine Frage an Sven Otke. Ich hätte eine Frage und zwar mache ich seit 2 Jahren Thai-Box und habe 16 Jahre Judo gemacht und mich wird interessieren, hast du nach Verletzungen ans Aufhören gedacht, manchmal? Überhaupt nicht. Keine Dinge, die ich erst hatte. Verletzungen haben. Ich habe gerade in der Anfangszeit auch noch ein bisschen Kickboxen gemacht, wie im Fitnessstudio. Habe mir dabei das Knie verdreht. Also hatte einen Meniskusschaden gehabt. Bin operiert worden, 2-mal dann leider auch. Weil die erste war ein bisschen verfuscht. Aber da war nie die Frage gewesen, dass ich eventuell aufhören könnte oder wollte oder würde. Also gab es gar nicht. Ich habe dir noch nie gesagt, dass du aufhören musst, danach deinem Meniskusschaden. Nee, überhaupt nicht. Nein. Also ich bin danach nochmal operiert worden, sie haben jetzt 3-mal im Knie. letztes Mal, glaube ich, war 98 oder so, oder 99. Und hatte nie, dass jemand sagt, jetzt kannst du nicht mehr boxen neben dem Knie oder so. Geht gar nicht. Nee. Bartosz. Ja. Danke für deinen Anruf. Kein Problem, ich danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Und hier ist Tobias, 18 Jahre alt. Hallo Tobias. Hallo Domian, hallo Sven. Ja. Okay, meine Frage ist, bei den Kämpfen im Allgemeinen bezogen und auf den Kampf von Danny Green, gegen den du geboxt hast, ist mir aufgefallen, dass du gegen Ende des Kampfs immer ein bisschen zurückgehst und meistens auch ziemlich derb wegläufst vor ihm. Also ich muss erstmal sagen, Danny Green habe ich nie geboxt, den hat Markus Beyer geboxt. Ach so. Aber du hast insofern recht, wenn ich weiß, dass ich meine Schäfchen im Trockenen habe, bin ich der Meinung, brauche ich nicht mehr volles Risiko gehen. Also ich vermeide lieber die Schläge, als ich noch ein großes Risiko eingehe, vielleicht diesen Kampf, den ich also in trockenen Tüchern habe, noch risikovoll daher schenke und mir einen einfange. Ist mir im Laufe meiner Karriere 2 Mal passiert, dass ich in der 12. Runde meine Plätze gekriegt habe. Und es sind Sachen, die, wenn ich weiß, ich habe jetzt in der 12. Runde, ich habe 2 Runden Vorsprung. Ja, dann bräuchte die 12. Runde nicht mehr um ihn gewinnen. Ich kann auch, kann die Runde nach Punkten abgeben, also meinen, sag mal, langen Fuß machen, meinen Kopf schützen und gewinne trotzdem den Kampf. Also ich, bin ich der Meinung, dass ich dann nochmal ein großes Risiko eingehen muss, wenn ich weiß, den Kampf habe ich jetzt gewonnen, wenn ich, wie ich K.O. gehen sollte. Hm. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, meine Mutter und an sich die ganze Familie von uns ist ein großer Fan von ihm. Wo kann man denn Autogramme herbekommen von ihm? Die kann man hier kriegen. Ja, schreib's einfach an uns und wir schicken dir was. Einfach an Domian WDR 50 600 Köln kriegst du es. Okay? Okay, bedanke. Okay, Tobias. Tschüss. Tschüss. Sven, letztes Jahr hattest du deinen letzten Kampf. Abschiedskampf in Magdeburg. Ja. Warum eigentlich Magdeburg? Du bist ja kein Magdeburger. Nee. Aber du liebst Magdeburg. Total. Es hat sich zufällig ergeben, muss ich sagen. Wir haben das erste Mal, ich glaube, 99 in Magdeburg geboxt und es war ja irgendwo auch ein Risiko. Ne? Ja. Also man geht in eine neue Stadt und man weiß nicht genau, wie wird man angenommen. Aber die mögen dich auch sehr. Ja, die Resonanz war, schon beim ersten Mal war die Halle kürzester Zeit ausverkauft. Da passen fast 9000 Leute rein. Und die Stimmung, die Atmosphäre, die Akustik war unbeschreiblich. Also selbst die Woche davor schon in Magdeburg, ja, Pressetraining, da waren 2500 Leute da beim Pressetraining. Wahnsinn. Und es war, also du bist durch die Halle, durch die Stadt gelaufen und bist wie auf einer Wolke getragen worden. Das von der Atmosphäre. Die Ehre kriegen die Magdeburger für meinen letzten Kampf. Absolut, total. Ja. Also ich war, wir haben, glaube ich, 8-mal in Magdeburg geboxt. Und Magdeburg ist da im Herzen, das ist halt gigantisch, das ist ein großer. Das hören die Leute gerne in Magdeburg. Das ist einfach so, weil die Atmosphäre und das Feeling, was sie mir auch zurückgegeben haben, wenn ich die Woche halt da war in Magdeburg, das war toll, ja. Also jeder, da sind nicht wirklich blöde Sprüche gekommen, sondern Svenny, viel Glück am Wochenende, alles Gute und wir helfen, drücken die Daumen. Das war, also boah, war wirklich toll, war wirklich klasse. Du hast ja die ganze Sache sehr geheim gehalten, dass das dein letzter Kampf sein würde. Wer wusste eigentlich überhaupt davon? Niemand. Niemand? Nein. Auch dein Trainer nicht? Nein. Und also wussten ein paar, zwei, drei Außenstehende, ne, die mit dem Boxsport nichts zu tun haben. Freunde. Bekannte, Freunde, genau. Die wussten, sag mal, angedeutet, dass es eventuell zu Ende sein kann. Du hast deiner Frau Gabi auch nichts davon gesagt? Nein, und hat auch einen speziellen Grund gehabt. Weil meine Frau halt schon sehr oft mit meinem Trainer spricht, also täglich fast mit dem Trainer gesprochen hat, auch mit meinem Management wöchentlich zweimal, dreimal die Woche gesprochen hatte. Und da redet man mal, da quatscht man eine Weile und dann rutscht da was raus und das Risiko war mir sehr groß. Aber die war ein bisschen sauer darüber, ne? Meine Frau war ein bisschen pikiert, kann man wohl sagen. Ja. Kann man verstehen. Ja, weiß ich nicht, aber ich würde es sofort wieder tun. Ja. Ich würde es sofort wieder tun, auch wenn sie damals sehr sauer war oder heute noch immer ist. Aber ich stehe dazu, zu der Entscheidung, und die muss ich sofort wieder machen. So, nun bist du ausgestiegen. Wie geht's dir so im Moment? Das ist eine schwerwiegende Frage. Weißt du, was die kann man nicht so einfach beantworten. Warum ich das so frage? Ja, machen wir. Du hast eine Biografie geschrieben. Ich lebe mein Traum, heißt das Buch. Sven Ottke. Und da habe ich drin gelesen, da sagst du so wörtlich, ich habe richtig Bange vor dem Schritt wieder in die normale, ins normale Leben. War es so schwierig oder ist es so schwierig? Es ist auf jeden Fall schwierig. Also nehmen wir, jeder, der sich da irgendwo auskennt, du hast ja einen total geregelten Lebensablauf. Mhm. Also jeder Tag ist hundertprozentig verplant, sagen wir. Ja. Du trainierst, du frühstückst, trainierst, gehst ins Bett, wie auch immer, oder trainierst nochmal, manchmal dreimal am Tag. Machst du Sauna, Massage, also du hast kaum Zeit für dich selber, sag ich mal, überhaupt kommen zum Nachdenken, kommen dazu, ein Buch zu lesen. Ja. Und du stehst im Rampen dein nicht. Leben, ja, ja, das kommt ja später erst, sag ich mal, ne? Ja. Aber dein Leben ist komplett verplant. Und jetzt, danach, du fängst ein völlig neues Leben an. Ist es dir gelungen? Ja, ich sag mal, gelungen würde ich nicht sagen. Ich habe ja diesen Traum gehabt, ich will ja Golf-Pro werden, ne? Also Teaching-Pro. Und wo ich denn meine wunderschöne Aussage getroffen hatte damals, dass ich den Job machen möchte, dachte ich mir, ich kann diesen Job beginnen wie eine ganz normale Ausbildung. Mhm. Dass ich aber, um die Ausbildung überhaupt beginnen zu können, Handicap 6 haben muss, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und Handicap 6 ist wirklich hammerhart. Gut, dass ich nur Bahnhof verstehe. Und jetzt bin ich gerade schon mit 13,5, aber bis 6, jetzt sind noch mal richtig Welten. Das sind wirklich Welten. Also, du spielst Golf im Moment. Total gerne. Du arbeitest also, für unsere schöne, gute, alte ARD genau. Als Kommentator. Dann verdienen wir ein Brötchen. Sagen wir so. Also, wenn du aber so sagen solltest, würdest du sagen, mir geht's gut im Moment? Oder ach, ist das nee, so? Also, normalerweise, also wenn ich nicht sage, wem denn dann? Ich bin finanziell unabhängig. Ja, ja, das ist klar. Mhm. Mir geht's gut. Ja. Wie gesagt, Luxus brauche ich nicht. Hatten wir ja vorhin schon das Thema. Mhm. Also wenn ich jetzt jammern würde, das tut mir leid, das wäre zu spät. Käme nicht gut. Dann wäre es eh zu spät. Ja. Also wir sind ja eine Nation von Jammerlappen und ich finde, wir jammern viel zu viel und uns geht so fantastisch. Also ein bisschen finde ich, die meisten Menschen müssten mal wirklich mal in so die Armenländer gehen, so nach Afrika. Also ich habe wirklich alle Länder, wirklich viele Ecken gesehen und ich finde, wir dürfen nicht jammern. Also du hast jetzt so eine gute Meinung über die Deutschen im Moment. Ja, ich finde, wir jammern einfach zu viel. Ja. Ja. Also, ja, aber nur vielen geht es ja auch schlecht. Darfst du aber reden? Ja, natürlich. Aber selbst unseren Sozialhilfeempfänger, ne? Jetzt Hartz-IV-Empfänger von mir aus, weiß ich nicht, wie man sie nennen möchte, geht es noch tausendmal besser als den Menschen in Afrika zum Beispiel. Das ist natürlich und wahr. Ich war in Afrika und habe mir also auch die Slums angeguckt, ne? Und dann, also die leben, also das kann man nicht vergleichen mit dem, was bei uns ein Sozialhilfeempfänger bekommt. Aber es ist vielleicht auch ein schwacher Trost für die Oma, die jetzt noch mehr bezahlen muss und die kleine Rente hat und vielleicht noch mehr rechnen muss, ob sie sich mal ein Stück Fleisch kaufen kann oder so. Es ist schwacher Trost, dass es dann in Afrika man muss. Man muss irgendwo, weiß ich nicht, trotzdem noch relativieren, finde ich. Also uns geht's, finde ich, wirklich noch hervorragend. Ja. Ich möchte noch auf die ARD kommen. In der ARD bist du Kommentator. Experte heißt es offiziell. Wir haben etwas vorbereitet für dich. Ja. Und zwar einen Ausschnitt, es ist ein kurzer Ausschnitt von einem der, ja, ich würde sagen, spektakulärsten Boxkämpfe, die wir in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, gesehen haben. Und ich möchte dich jetzt bitten, das jetzt mal zu kommentieren. Wir spielen das jetzt ein, die 2 Minuten, und ich bitte dich... 2 Minuten? Ja, ich ungefähr. Muss dazu sagen. Ja, und ich bitte dich dazu kommentieren und... ja, als Experte bin ich ja mehr so, ich mache eine Analyse, sage ich mal. Naja, wir reden einfach mal ein bisschen drüber. Okay, ich bitte die Kollegen mal den Film... Wo muss ich hingucken? Den Film abzufahren, das können wir gleich okay, hervorlegen. Da, dann gucken wir mal. Ich möchte es gar nicht sehen. Nein, mach's wieder aus. Also, das ist Stefan Raab. Und Regina Halmich. Aber ich bin nicht der Kommentator, du bist der Kommentator. Ich kann dazu gar nichts sagen. Das kann man nicht vergleichen. Das Boxen ist eine Sache, die erlernt man über Jahre, Jahrzehnte. Und man sieht, er macht die in die Hosen. Guck mal, er hat ja wirklich die Hosen gestrichen voll. Ja, und hat er die Hosen voll? Ja, natürlich. Jetzt siehst du eine Reaktion, eine Mimik, Gestik. Boxt sie richtig oder nimmt sie Rücksicht auf ihn? Nee, ich denke, sie boxt schon richtig. Ja. Würde ich mal sagen. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich überlege, er wiegt 100 Kilo oder noch mehr und ja, sie wiegt, glaube ich, 50 Kilo. Ne? Ja. Also normalerweise... Hat das jetzt wehgetan? Ja, also tut mir leid. Für ihn tut es vielleicht weh, weil er es nicht gewohnt ist. Er hat halt... Ist immer eine Wurst, du wächst da rein in die Aufgabe. Ne? Du fängst an, an zu boxen. Ne? Du machst die Rätearbeit. Ja? Und dann fängst du mal Sparring, machst mal Sparring. Und da wirst du schon mal getroffen, natürlich. Aber es ist halt... Für ihn als sag mal Nicht-Sportler, wie er aussieht, ne? Ja. Ist es natürlich schon, wenn da immer so ein Handschuh geflogen kommt. Und, wie findest du denn solche Aktionen, sowas zu machen, überhaupt, was die beiden da gemacht haben vor ein paar Jahren? Ich hab also auch dieses Zeug da oder auch so in der Promi-Boxen finde ich absolut zum Erbrechen. Warum? Ja, weil es mein Sport, finde ich, nicht würdig ist. Weil mit Promi-Boxen, das hat mit Boxen wirklich nichts zu tun. Ja. Das ist für mich. Da hauen zwei Leute, die vom Boxen keine Ahnung haben, schlagen ein bisschen ein, dann heißt das Promi-Boxen. Aber ist hier jetzt ein Unterschied? Die eine, sie hat ja Ahnung vom Boxen. Ne, das kann man ja sagen. Sie hat schon... Das heißt, du hältst auch nicht so viel von Frauenboxen? Ich möchte mir dazu eigentlich wirklich äußern. Ach, das sagst du doch. Also komm. Nein, ich finde, es gibt Sportarten, die müssen Frauen nicht unbedingt tun. Zum Beispiel Boxen und Fußballspielen. Nee, Fußballspielen muss ich gar nicht, das ganze Gegenteil, weil ich Frauenfußball kann man sich auf jeden Fall angucken, ja. Weil Frauen spielen noch Fußball. Ja. Männer kämpfen Fußball. Ja. Da geht es viel mehr, nicht mehr um den Ball, sondern um den Mann. Und ich muss als Stürmer mehr Angst haben, dass mir der Verteidiger die Beine wegsäbelt, als dass er mir den Ball abnehmen möchte. Ich muss sagen, ich bin nicht so der große Freund vom Herrenfußball. Ich will an dieser Stelle mal sagen und mich sehr herzlich bedanken bei der Firma Brainpool TV Total, die uns das Material zur Verfügung gestellt haben. Also Frauenboxen ist nicht so dein Ding und Promi-Boxen auch nicht. Noch weniger. Ich sehr deiner Meinung bin. Ich finde dieses Promi-Boxen unsäglich. Mit Promi ist für mich so rein, also fast so abgehalfterte Leute, die sich versuchen, mal ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Ja. Und mit Boxen hat es auch nichts zu tun. Ja. Nur weil sie halt Boxhandschuhe anhaben, ja, das ist für mich irgendwie eine Keilerei. Also diese Sache war ja noch ein bisschen was anderes mit Hallmich und Stefan Raab. Aber RTL, was da läuft, finde ich auch wirklich. Ich respektiere Regina sehr. Ich mag sie auch sehr. Sie kommt ja aus Karlsruhe. Wir mögen uns. Also ich mag sie auf jeden Fall. Ich stehe mal fest. Ich freue mich für sie auch, dass sie einen Erfolg hat, weil sie eine ganz liebe, wunderbare Person ist. Und, aber zum Boxen, also zum Frauenboxen möchte ich nicht wirklich was sagen. Ja, das hast du jetzt schon gesagt. Ja, was? Du hast ja gerade schon mehrfach gesagt, dass du eigentlich ein Glückspilz bist und dass es dir verdammt gut geht. Du hast viel Kohle verdient, du könntest dich eigentlich auch zurücklegen und nichts machen, aber du machst halt jetzt noch so Sachen. Ja, weil es geht. Das nichts machen, glaube ich, das kann nicht mein Bestreben sein. Und ich versuche wieder diese Sache mit dem zum Golfpro ist das schon irgendwo so ein Anker, den ich versuche zu werfen, ja, weil du kannst dich einfach nur durchs Meer treiben und kein Land mehr sehen. Ja, zurzeit fühle ich mich als so, ne? Weil dieses Handicap von 6 ist schon extrem schwer zu erreichen. Aber ich will es unbedingt machen, weil ich die Ausbildung, die schwebt mir schon vor. Ich will es machen. Einfach um mich wieder so einzugliedern in die Gesellschaft, ne? Weil jetzt bin ich so ein bisschen so uferlos und das kannst du mal eine Weile lang machen, aber irgendwann muss ja wieder was kommen, wo du auch geregelt wieder sagst, okay, ich habe jetzt was, woran ich mich klammern kann. Es geht ja so die Kunde schon seit vielen Jahren, dass der Sven Ottke geizig ist. Ist Geiz geil? Das Wort finde ich jetzt erstmal blöd. Ich sage mal zu meinem Sohn, du musst cool und geil, finde ich scheiße. Aber es ist bekannt, dass ich auf den Pfennig gucke, ja. Ja. Woran merkst du das bei dir? Dass du beispielsweise, was ich bei Aldi einkaufst oder dass du ein kleines Auto fährst, ein kleines Haus hast? Wie merkst du deine Sparsamkeit? Es gibt Sachen, wo ich sage, da ist mir das egal. Mhm. Ja, also das Haus ist mein Castle, also mein Schloss sozusagen, da bin ich wirklich sehr viel im Leben. Autos, was normal ist, ein Gebrauchsgegenstand. Aber wenn ich sage mal, ich habe jetzt 10 Anzüge in meinem Schrank, dann brauche ich keinen Öften mehr. Und heutzutage ist es wieder so, wenn es neue Mode im Frühjahr wieder und muss sofort wieder losrennen und mir neue Klamotten kaufen. Warum? Ich habe den Schrank voll, wo neue Klamotten kaufen. Aber apropos einkaufen, gehst du selbst einkaufen? Ja, na klar. Ja? Hilfst du auch im Haushalt? Ja, also wenn ich zu Hause bin, also ich sauge jetzt auch mal und Wäsche aufhängen. Das schon? Ja, na klar. Gibt es also, so Sachen, wo du sagst, nee, das ist jetzt Frauensache, das mache ich nicht, das... Also, ich glaube, also inzwischen bügel ich auch, also was ich früher, sag mal, nicht so gemacht habe, als heute mache ich alles. Ja. Apropos Geiz, du hast ja immerhin, das ist dann... Sagen wir mal sparsam. Ja, sparsam. Du hast ja immerhin deinem fand ich klasse, deinem Trainer, dem Uli Wegner, hast du ein Auto geschenkt zum Schluss, als Anerkennung für seine Arbeit. Einfach als Dankeschön. Als Dankeschön, also, die Arbeit, die wir zusammen... Ich hoffe, du hast das Auto auch selbst gekauft und nicht, dass BMW das gesponsert hat. Nee, überhaupt nicht. Also da sind wir zwar mit dem Preis etwas entgegengekommen, aber bin ich wirklich sehr viel. Ja. Und das war es mir einfach wert. Nette Geste, finde ich. Absolut, weil mein Trainer hat immer mir so oft vor, ich schwärme von seinem Cabriolet, vom Sportwagen. Und das war es einfach. Gefreut also, die Wolle wahrscheinlich. Ja, ich denke, er hat wieder Tränen Augen gehabt und das hat sich schon gelohnt. So, hier ist Andrea. Und Andrea ist 41 Jahre alt. Hallo, Andrea. Hallöchen. Ja, hi. Ich wüsste gerne von dem Sven Ottke, was er dazu sagen würde, wenn eines seiner Kinder mal Boxer werden sollte. Schöne Frage. Und dann auch zuzuschauen, wie sein eigenes Kind im Ring steht. Total. Also ich meine, ich hätte keine Argumentation dagegen. Ich könnte nicht sagen, Marc, du darfst nicht boxen. Dann würde er fragen, warum nicht? Und dann würde ich sagen, weiß nicht. Weil es gefährlich ist, zu albern. Also ich hätte keine Argumentation dagegen. Also wenn mein Sohn irgendwann mal sagen wollte oder sollte, er will boxen, würde ich eher versuchen, ihm beizustehen und zu helfen. Ist okay. Kann ich völlig nachvollziehen. Ich finde den Sport selber sehr, sehr toll. Nur ich bin selber auch Mutter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, als Eltern diesem Sport zuzusehen. Ja. Glaube ich nicht. Also Fußball oder Handball. Fußball, gerade Fußball und Handball, wie Sie gerade, ist viel härter und viel brutaler als Boxen. Es sieht zwar vielleicht schlimmer aus, aber beim Boxen weiß ich wenigstens von vornherein, der will was von mir. Und beim Handball und beim Fußball, da glaube ich, der will was den Ball haben. Und dann ist das Gegenteil. Ja, beim Fußball, finde ich, da geht es ja mehr auf den Mann als um den Ball. Andrea, danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Ciao. Sven, du bist mit deiner Frau, Gabi, schon lange zusammen, ne? Wie lange jetzt? Wir kennen uns jetzt seit... Sehr lange Beziehung. 91, glaube ich. 91, ja. Zwei Kinder, zwei tolle Kinder, hast mir gerade die Fotos gezeigt. Ja, bin ich ziemlich stolz. Wie würdest du die Beziehung beschreiben? Oftmals problematisch und manchmal auch schön, das ist unterschiedlich. Was ist problematisch? Also alles hat ja seine Höhen und Tiefen, ist ja klar, ne? Und wenn man sich das so oft nicht sieht und dann wieder doch sieht, du hast ja, sag mal, die Problematik ist die, dass du, wenn, solange ich aktiv war, hat dann kaum noch Zeit gehabt, dich zu streiten, weil immer, wenn es dramatisch wurde, halt mir eine Sahne packen und mal wieder weg. Genau, und jetzt hängt es zusammen. Und jetzt sieht das schon dramatisch aus. Sieht es dramatisch aus? Dramatisch her, ja. Wo reibt sich das denn? Was sind die Punkte? Da habe ich bestimmt viele. Ja, sag mal einen, als Beispiel. Naja, was tue ich nicht? Ne? Also gerade meine Frau mag halt die Gospel zum Beispiel nicht. Und ich bin verrückt danach. Also das ist der größte Reibung zum Beispiel. Mhm. Aber ihr arrangiert euch immer wieder oder hast du Sorge, dass sich das irgendwie noch mehr dramatisiert, das Ganze? Wir müssen sehen. Also ich kann mir jetzt ein Leben ohne Golfen gar nicht mehr vorstellen. Weil ich mich heute frage, was habe ich eigentlich gemacht, wo ich früher die Zeit hatte. Ich merke schon, dass du ganz golfverrückt bist. Du fängst immer wieder mit deinem Handicap an. Und das ist ja wirklich, ich bin da wirklich, also für mich gibt es zurzeit nichts Schöneres, als eine richtig geile Runde Golf zu spielen. Bist du ein treuer Typ? Wie treu? Treu in der Beziehung? In der Regel schon. Natürlich, natürlich. Ich mein, was soll ich denn jetzt sagen? Ja. Ich bitte dich, oder? Nein. Ja, nein, genau. Nee, klar, okay. Du hast ja, dir lagen ja die Frauen zu Füßen. Die liegen ja, das ist auch Quatsch. Ach komm, ja, komm, als Weltmeister, als Boxweltmeister. Ja, aber ich finde, man muss als Mann schon differenzieren können, mögen Sie als Mann? Oder mögen sie als Produkt sein Ortke. Völlig klar. Ne? Und, völlig klar. Wenn ich, habe ich bestimmt schon meine Möglichkeiten gehabt, klar. Zwischen uns beiden Betschwestern jetzt. Bist du deiner Frau mal fremdgegangen? Hm? Ich? Ja. Natürlich nicht, ist wohl klar. Du bist fremdgegangen? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ach so. Nicht. Ja. Wenn, die Frage ist ja wohl völlig hinfällig. Ja, nur gut Gott. Also. Du wärst nicht der Erste, der das gemacht hat. Nee. Wenn deine Frau das machen würde, was wäre dann? Wenn das käme raus, wenn die einen Seitensprung tätigen würde? Nein, ich finde, also nach der langen Zeit, die wir zusammen sind, ja. Und dann, wenn man, kann man drüber reden. Man kann drüber reden, weil ich finde, es ist albern. Ich finde es doch Quatsch. Bis der Tod entscheidet und. Also wenn ich jetzt heirate mit sagen wir 22, 25, wenn ihr heiraten heutzutage oder 30, ja, und dann die nächsten 30, 40, 50 Jahre nur mit einem Menschen schlafen, das finde ich, ist irgendwo auch hinfällig. Ja, das ist irgendwo Quatsch. Das meine ich auch wirklich im Ernst, wenn man so lange mit jemandem zusammen ist. Weil jeder, also irgendwo, also jeder muss seine Schäfchen trocknen, ne? Also jeder hat irgendwo seine Leiche begraben, sag ich mal. Und also ich finde es Quatsch, diese. Das finde ich albern irgendwo. Weil im Grunde, glaube ich, tun es irgendwo alle, aber keiner gibt zu. Aber du tust es nicht. Natürlich nicht. Sagt er und lacht. Daraus höre ich oder sehe ich, dass er es doch tut. Nein, natürlich nicht. Aber klar, bist du doof. Nein, aber du hast natürlich völlig recht. Wenn man so lange zusammen ist, lässt natürlich auch so die erotische Leidenschaft und Spannung irgendwie nach. Ne? Ja, da habe ich ja Glück, meine Frau sieht fantastisch aus. Ja. Ja gut, das hat damit ja nicht unbedingt was zu tun. Mhm. Könntest du dir vorstellen, weiß ich, im erotisch-sexuellen einen Weg zu gehen, dass ihr einen Swingerclub zum Beispiel besucht? Kann ich mir nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Nein. Gruppensex auch kein Ding. Kein Ding. Überhaupt nicht. Nein. Mhm. Ja. Also ich hätte, glaube ich, Probleme, wenn ich sehen würde, wie meine Frau von meinem Kerl gefasst wird. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also ich meine, ich kann mir das vorstellen bei mir, ist ja klar. Aber ich glaube auch, dass meine Frau da Pickel kriegen würde, wenn sie mich mit einer Frau sehen würde. Aber nicht mit einem anderen Kerl. Du hast gerade so, übrigens, halt mal gerne, du hast gerade so ein bisschen gequält geantwortet, als ich fragte, was du zur Schwulen-Ehe denkst. Ist das nicht so deine Welt? Nee, also tut mir leid. Ich bin da wirklich völlig offen, hab jeden das seine. Mhm. Wenn Männer aus, weiß ich nicht, irgendwelchen gentechnischen Problemen, die sie haben, mehr auf Männer stehen, dann sollen sie das tun. Da habe ich kein Problem mit. Und auch, also, zwei Frauen finde ich auch ganz schön. Ja, das sagen ja alle Machos. Du, mir ist das doch egal. Das sind alle Machos zu wollen. Ist es eigentlich so, dass man vor großen Boxkämpfen keinen Sex haben sollte oder darf? Also ich habe mal so einen Spruch mal rausgehauen, ob das war, heißt so, das sind wir schon nach dem Interview, ja, ne? Der heißt so, Bums macht die Beine schlapp. Und das ist wirklich wahr. Also das, also klar, so einen kurzen Quickie, das ist kein Problem, kann sehr stimulierend sein. Aber wenn du jetzt eine leidenschaftliche, längere Episode machst, dann kriegst du einfach, hast du Gummiknie. Ja, also du hast einfach weiche Beine. Ist es denn umgekehrt so, dass man nach einem Boxkampf besonders rattig ist? Du bist immer rattig, wie du sagst. Um die Zeit darf man das sagen. Genau. Weil du halt, die Vorbereitung dauert ja 8-9 Wochen, sag ich mal. Ne? Und teilweise sehe ich meine Frau dann danach, also die, vor dem Wettkampf 14 Tage, 3 Wochen nicht mehr. Und dann bist du natürlich geil, ist ja wohl logisch. Und wenn der Wettkampf vorbei ist, bei mir war es dann eigentlich immer siegreich, dann ist dann wohl klar, dass ich danach... Jetzt muss ich mal was ganz Intimes fragen. Ich frage das einfach mal. Du kannst mir das fragen, wie gesagt. Ist es auch irgendwie nicht gut, also unter sportlichem Aspekt gesehen, dass man dann vorher onaniert? Also ich muss hier runterholen, ist nicht so dramatisch. Das ist dramatisch. Ja, ist ja wohl klar. Weil die Bumserei ist ja viel, da ist ja alles dabei. Gerade die Beine werden ja sehr beansprucht. Ne? Ja. Je nachdem, welcher Stellung du bist. Du kannst ja auch nur zurücklegen, ist ja auch klar. Wenn du selber aktiv bist, glaube ich, oder bin ich davon überzeugt, oder beides, dass du halt, dass die Beine einfach in Mitleidenschaft gezogen sind. Und du hast ja einfach nicht mehr so viel Kraft und Power und Ausdauer in den Beinen, die du brauchst. Ich glaube, wir müssen mal telefonieren. Wer weiß, wohin wir noch kommen bei uns thematisch. Hier ist Hanna, 70 Jahre alt. Schön, dass du da bist. Hallo, Hanna. Hanna? Hanna schweigt. Hanna schläft. Nein. Hanna? Hanna, sag was. Hallo? Hanna, du bist dran. Sie war gerade da, ne? Ich hab's gehört, ja. Hallo? Ja, ihr wartet. Hallo. Hallo, Hanna. Hanna, ich sag höre was. Noch nichts. Du hörst uns nicht? Hanna, ich höre nicht. Ach, dann müssen wir jetzt auflegen. Ja, dann müssen wir gleich auflegen. Dann nehmen wir den Daniel. Und Daniel ist 25 Jahre alt. 25 Jahre alt. Hallo, Daniel. Ja, hallo, Domian. Ja. Schön, dass ich da bin. Und hallo, Sven. Hi. Ich habe eine Frage an dich, und zwar würde ich gerne wissen, ob du dich auch für Politik interessierst. Von Domian ist ja bekannt, dass er eine SPD ist. Gilt das auch für dich, oder welche Partei präferierst du stattdessen? Also Politik, muss ich sagen, bin ich eigentlich mehr so verdrossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten einfach extrem über unsere Verhältnisse gelebt haben. Wir sind also so hoch verschuldet, und ich frage mich heute noch, wer soll unsere Staatsschulden eigentlich mal bezahlen? Und jedes Jahr haben wir wieder zu 50 Milliarden Neuverschuldung, und die Tilgung ist ja auch noch in dem Bereich. Ja, also ich frage mich, wo soll das hinführen? Findest du es gut, dass der Kanzler jetzt die Vertrauensfrage stellt und zurücktreten will? Das bringt, glaube ich, nicht wirklich viel. Ja. Weil, das ist noch eine konkrete politische Frage. Ja. Bist du für die Todesstrafe? Bist du für die Todesstrafe? Die ist sehr konkret. ich würde sagen, ja. Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja. Also wenn die Schuld hundertprozentig bewiesen ist, was immer so eine Sache ist. Ne? Was wirklich so eine Sache ist. Genau, was man halt nicht mal sagen kann. Ne? Finde ich, also es gibt Sachen, da müsste man die Leute an die Wand stellen, ja. Und würdest du die Todesstrafe am liebsten vollziehen? Also auf welche Weise würdest du es am liebsten tun? Ja, Todesspritze, weiß ich nicht. Also einfach schon, also für den Menschen an sich möglichst schonend, sage ich mal, wenn man das so sagen kann. Ne? Einfach, ja, ich glaube, die Spritze wäre am besten. Möglichst schmerzlos. Daniel, danke für den Anruf. Ja, gerne geschehen. Tschüss. Tschüss. Ich habe in deiner Biografie einen seltsamen Satz gelesen. Da steht, ich hasse Boxen. Das fand ich aus dem Munde oder der Feder eines Weltmeisters seltsam. Erklär mir das mal. Ja, diesbezüglich, also ich habe immer geliebt zu trainieren. Ich war ein Trainingsbesessener. Ich habe, ich hätte trainieren können bis zum Erbrechen, bis mein Körper irgendwie nicht mehr konnte. Aber die psychische Belastung vor dem Wettkampf ist sowas von immens. Also es gibt Leute, die erbrechen, du hast Durchfall, muss andauernd auf Klo pinkeln, also die psychische Belastung ist immens. Also dieser Körperkontakt zum Gegner, und dann, wie gesagt, wenn es dann richtig dramatisch wird bei der WM, ist ja der Druck von außen, von den Medien, ist ja auch brutal. Und ich selber, ich erwarte von mir auch selber, ich habe trainiert wie eine Sau, habe alles gegeben und will auch selber, ich will ja als Sieger rausgehen. Und dadurch hast du einen tierischen Druck und willst unbedingt. Und die psychische Belastung ist wirklich, da kannst du selbst Geschichten, sind Boxer schon schwierig, jetzt sind Boxer weggerannt vom Wettkampf. Mhm, also, wir haben, standen im Ring, haben geheult, weil so fertig, weil einfach, die Belastung ist brutal. Du hast ja gerade gesagt, als unsere Sendung anfing, habe ich so spaßhaft gesagt, das ist jetzt wie vom Boxkampf und hast du nur müde gelächelt und hast gesagt, ich hätte wäre sonst so schweißgebadet schon, ne, vor dem Boxkampf. Nee, also, die Belastung ist gerade wirklich brutal. Also, es gibt wirklich, wo ich von Freunden, Bekannten von mir, die bei den Amateuren auch in der Bundesliga vor dem Wettkampf noch auf Klo gegangen sind, wo sie sich übergeben haben. Mhm. Also einfach, weil die psychische Belastung ist, immens. Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich würde dich gerne noch fragen, was so dein persönlicher Traum oder Wunsch ist, so für die nächsten 10, 15 Jahre, wenn du das so formulieren könntest. Ja, also ich muss sagen, eigentlich bin ich wunschlos glücklich, kann ich schon so sagen. Ich würde gerne die Sache mit dem Golf umsetzen können. Jetzt sind wir wieder beim Golf. Ja, weil es ist. Was ist dein Wunsch für Deutschland? Ja, wir müssten uns wieder besinnen, wieder zurückkommen. Und das ist wieder sehr politisch. Aber ich glaube, dass zum Beispiel, dass die Gewerkschaften uns teilweise auch helfen, gerade in Arbeitsbedingungen, aber gerade die Lohnforderungen, die jedes Jahr kommen von 3-6%, die bringen uns um. Und gerade jetzt bei der EU-Erweiterung, wo so in Polen, Bulgarien, Rumänien für ein Zehntel teilweise arbeiten, die gleiche Arbeit machen, da müssen wir überlegen. Da passt fast nicht. Und die ganze Industrie, dass die jetzt, sag mal, nach China gehen oder nach Rumänien oder wieder und da ihre Fabriken aufbauen. Ich nur eine kleine Anekdote. Nee, ein Freund von mir, der hat eine Firma, eine Druckerfirma und der hat in Baden-Württemberg. Ja. Seine Angestellte war, Jungs, die haben zu viel Urlaub, Lohnkosten zu hoch. Würdet ihr von euch aus einfach mal einen Tag Urlaub, ne, ein Feiertag, mal trotzdem arbeiten kommen, ne? Haben sie alle gesagt, auf keinen Fall, kommt mir in Frage, ne? Und er wollte für 7 Millionen Euro neue Maschinen kaufen. Mhm. Ja, dann ist ja wohl klar, dass der dann sagt, Jungs, okay, ich baue die Maschinen in Polen auf. So, lieber Sven, jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Sendung überzogen. Und du bist schon. Ich danke dir für deinen Besuch und wünsche dir alles Gute. Das freut mich doch. Schönen Gruß an deine Familie. Ja, danke. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Viel Spaß jetzt bei Harald Schmidt. Wir gehen in die Sommerpause und sind Ende August wieder da. Alles Gute bis dahin. Tschüss.